Erster wehe denen, die schlechte Gesetze machen. Wehe auch den Schreibern, die immer Leid schreiben. Zweiter, sie drängen arme Leute vom Recht weg. Sie nehmen den Armen meines Volkes ihre Rechte. Witwen werden ihre Beute, und sie plündern Waisen aus. Dritter, was wollt ihr tun, wenn die Strafe kommt? Und wenn die Zerstörung von Weitem hereinbricht? Zu wem wollt ihr fliehen? Wo wollt ihr euer Geld lassen? Vierter, ihr werdet euch unter Gefangene ducken. Oder ihr werdet unter Erschlagenen fallen. Trotzdem hört Gottes Zorn nicht auf. Seine Hand bleibt ausgestreckt. Fünfter, wehe Assur. Assur ist der Stock meines Zorns. Es ist die Rute meines Grimms. Sechster, ich sende Assur gegen ein gottloses Volk. Ich schicke es gegen mein wütendes Volk. Assur soll Beute machen und rauben. Es soll das Volk wie Schmutz zertreten. Siebter, Assur meint das aber nicht so. Es denkt nicht so in seinem Herzen. Assur will viele Völker vernichten. Es will sie ausrotten. Achter, Assur sagt, sind meine Fürsten nicht alle Könige? Neunter, ist es Kaino nicht wie Karkemis ergangen? Oder Hamad wie Arpad? Oder Samaria wie Damaskus? Zehnter, meine Hand hat die Königreiche der Götzen erobert. Ihre Götzenbilder waren mehr als in Jerusalem und Samaria. Elfter, ich habe Samaria und seinen Götzen geschadet. Kann ich nicht auch Jerusalem und seinen Götzen schaden? Zwölfter, der Herr wird sein Werk in Zion und Jerusalem beenden. Danach wird er den König von Assur bestrafen. Er bestraft ihn für seinen Stolz und seine hochmütigen Augen. 13. Assur sagte, ich habe es mit meiner Kraft getan. Ich habe es mit meiner Weisheit getan, denn ich bin klug. Ich habe die Grenzen der Völker entfernt. Ich habe ihre Vorräte geraubt. Ich habe Könige vom Thron gestoßen. 14. Meine Hand nahm den Reichtum der Völker. Es war wie ein Nest, das man nimmt. Ich nahm die ganze Erde wie verlassene Eier. Niemand regte die Flügel oder machte ein Geräusch. 15. Ist die Axt stärker als der, der damit haut? Ist die Säge wichtiger als der, der sie zieht? Schwingt der Stock den, der ihn aufhebt? Hebt die Rute den auf, der kein Holz ist? 16. Darum wird der Herr, der Gott der Heere, Assur krank machen. Unter seiner Macht wird ein Feuer brennen. 17. Das Licht Israels wird zu Feuer. Sein Heiliger wird zur Flamme. Das Feuer wird Assurs Dornen und Gestrüpp verbrennen. Es wird alles an einem Tag verzehren. 18. Gott wird Assurs großen Wald und Garten vernichten. Er wird alles zerstören, Körper und Seele. Es wird sein, als ob ein Kranker stirbt. 19. Nur wenige Bäume bleiben in Assurs Wald übrig. Ein kleiner Junge kann sie aufschreiben. 20. An diesem Tag wird der Rest Israels sich nicht mehr auf den verlassen, der sie schlug. Die Überlebenden von Jakobs Haus werden sich aufrichtig auf Gott verlassen. Sie werden sich auf den Heiligen Israels verlassen. 21. Ein Rest wird umkehren. Ein Rest von Jakob wird zum starken Gott zurückkehren. 22. Dein Volk Israel ist wie Sand am Meer. Aber nur ein Rest wird umkehren. Gott hat die Zerstörung fest beschlossen. Sie kommt mit viel Gerechtigkeit. 23. Der Herr, der Gott der Heere, wird die Zerstörung ausführen. Er wird sie mitten auf der ganzen Erde tun. 24. Darum sagt der Herr, der Gott der Heere, mein Volk in Zion, fürchte dich nicht vor Assur. Assur schlägt dich mit einem Stock. Es hebt seine Rute gegen dich, wie es die Ägypter taten. 25. Denn nur noch kurze Zeit, dann ist mein Zorn zu Ende. Dann werde ich Assur vernichten. 26. Der Herr, der Gott der Heere, wird Assur bestrafen. Er wird sie schlagen, wie er die Midianiter schlug. Er wird seinen Stab über das Meer heben, wie er es gegen die Ägypter tat. 27. An diesem Tag wird ihre Last von deinem Nacken verschwinden. Dein Hals wird frei von ihrem Joch sein. 28. Assur überfällt Ayat. Es zieht durch Migron. In Michmas lässt es sein Gepäck. 29. Sie überqueren die Schlucht. In Geba machen sie Halt für die Nacht. Rama erschrickt, Gibeah Sauls flieht. 30. Schreit laut, Bewohner von Galim. Hört zu, Leisa. Antworte ihr, Anato. 31. Madmena irrt umher. Die Bewohner von Gebim fliehen. 32. Noch heute macht Assur Halt in Nob. Es schwingt seine Hand gegen den Berg Zion. Es schwingt sie gegen den Hügel Jerusalems. 33. Dann reißt der Herr, der Gott der Heere, die Äste herunter. Er tut es mit großer Macht. Die hohen Bäume werden gefällt. Die Stolzen werden erniedrigt. 34. Das dichte Waldgebiet wird mit Eisen gefällt. Der Libanonwald wird durch einen mächtigen fallen.